1. David Richtig die Wert Diocese Leids und Den Herrn, Nachdem Dieser in Aus der Gewalt all seine Feinde und Aus der Handsauls Geritet hat. 2. Erklart, dass der Herr sein Schutzender Fels, sein Sicher Festung und sein Personliche Retter in Zeiten der Notizei. 3. Mein Gott ist mein Zuflucht, mein Schutzender Schild und die Kraft meines Heils, ist mein Berg und mein Befreier, der mich vor Gewalt bewahrt. 4. ICH Ruf den Hernen, DM als Lobgeburt, und Word de Dirch Zuverlassig vor der Bedrohung Dirch mein Feinde Geritet. 5. Den die Wellen des Todds umgeben mich bereits, und die Fluten des Verderbens versetzten mich in gross Angst. 6. Die Fesseln des Totenreichs umschlangen mich, waren die Todlichen fallen bereits vor mir aufgestellt wären. 7. In meiner Chiffen Bedrängnis rief ICH zum Herrn um Hilf, und erhort mein Stimm aus seinem Heiligen Tempel. 8. Daraufhin bebte die Erde in ihren Grundfesten, und sogar der Himmel erzitterte, weil der Zorn Gottes in Brand war. 9. Rauch stieg aus seiner Nase auf, wird Seirens Fuhrkam aus seinem Mund, und Glühend Colin Branton vor ihm her. 10. Ernähte den Himmel und stieg herab, wobei ein Dunkel Wuckenwand unter seinen Fassen ausgebreitet war. 11. Er ritt auf einem Kerubund flog herbei, wobei auf den Schwingen des Winds durch die Lüfte schwebte. 12. Halte sich in Finsternis wie in ein Zelt und umgab sich im IT Dunklen, wasserreichen Wuckenmassen. 13. Ausdem Helen Glanz vor ihm brachen Hagelstein und Führig Colin durch die Dichten Wolken herbeier. 14. Der Herr ließ seinen Donner vom Himmel erschallen, und die Stimme des Höchsten war weif in Horbar. 15. Erschoss sein Fehl ab, die Feinde zu zerstreuen, und vertrieb sie durch gewaltige Blitz. 16. Sogar der Meersboden ward sichtbar, und die Fundamente der Welt werden durch das Drohen des Herrn offengelegt. 17. Streckte sein Hand aus der Hoch Herab, ergriff mich fest und zog mich aus den Tiefen Wassen heraus. 18. Befreit mich von meinen Machtigen Feinden und Jennen, die mich hasten, dasie für mich all ein zu stark wären. 19. Sie griffen mich an meinem Tag des Unglücksen, doch der Herr war mein Sicher Stutze in dieser Kreis. 20. Führte mich hinaus in die Freiheit und rettet mich, weil offensichtlich Waldfallen und mir gefunden hat. 21. Der Herr handelte in mir entsprechend meiner Gerechtigkeit und belohnte mich für die Reinheit meiner Taten. 22. Den ich bin stets auf den Wegen des Herrn gewandelt und habe mich nicht durch Gottlosigkeit von ihm entfernt. 23. Als sein Gebot hat ich vor Augen und sein rechtlichen Bestimmungen habe ich niemals beiseite geschoben. 24. Ich verhielt mich im Gegenüber aufrichtig und aktiv sorgfältig darauf, mich nicht in Igendiner should schuldig zu machen. 25. Die Schalb hat der Herr mein Rechtschaffenheit vergolten, die er die Reinheit meines Handelns vor seinen Augen sah. 26. Den Gutigen gegenüber erweist du dich als gutig, und den Aufrichtigen begegnest du mit vollkommener Aufrichtigkeit. 27. Den Reinen zeigst du dein Reinheit, doch den Hinterlistigen begegnest du mit deiner Überlegen in Klugheit. 28. Du rettest das bedruckt volk, aber dein Blick richtet sich gegen die Stolzen msi zu erniedrigen. 29. Herr, du bist mein Lübt, die mein Leben erhält, und du verwandelst mein Dunkelheit in Strahlens Licht. 30. Mit deiner Hilf kann ich feindlich Mauern stürmen, und mit meinem Gott überwind ich die Befestigung. 31. Gottes Wege sind vollkommen, und sein Wort ist absolut zuverlässig, beschützt all, die bei ihm Zuflucht suchen. 32. Denn wer ist Gott außer dem Herrn, und wer ist ein Schutzender Fels, wenn nicht unser Gott allein? 33. Gott ist mein Storkfestung, die mir Kraft verleiht und meinen Lebensweg sicher und eben macht. 34. Verleiht mir die Schnelligkeit einer Hirschkuh und lass mich sicher auf den gefahrlichen Hohen stehen. 35. Trainiert mein Hand für den Kampf, so dass mein Arm sogar einen Bogen aus Bronze spannen können. 36. Duest mir den Schild. Deines Heils geschenkt, und dein Helfen zuwending hat mich gross und mächtig gemacht. 37. du es mir genügend Raum für mein Schreit gegeben, so dass mein Fass beim Gehen nicht am Nicken konnten. 38. ICH verfolgt mein Feinde und holt sie ein, ICH kürte erst m, nachdem ICH sie vollständig vernichtet hat. 39. ICH schlag sie nieder, so dass sie nicht mehr aufstehen konnten und besiegt und meinen Fassen liegen blieben. 40. Du hast mich mit Kraft für den Kampf ausgerüstet und mein Gegner gezwungen, sich mir unterzuordnen. 41. Du hast mein Feinde sehr flatscht getrieben, so dass ich die Genigen, die mir hasten, endgültig vernichten konnte. 42. Sie schrien zwar am Hilf, aber niemand rettet sie riefen zum Herrn, docker antwortet ihnen nicht. 43. ICH Zerib SIEY Storb auf der Erde und Zertrat SIEY den Schmutz auf den Strassen. 44. Du hast mich aus den Konflikten meines Volks gerettet und mich zum Oberhaupt über fremde Nationen eingesetzt. 45. Fremde Volke unterworfen sich mir gehorsam, sobald SIE ner von meinem Ruf und meinen Taten horten. 46. Die Kraft der Fremden schon dahin, und SIE kamen sittend aus ihren befestigten Bergen herwehr. 47. Der Herr lebt, und gepriesen sei mein Fels, erhoben sei Gott, der Ursprung meines Heils ist. 48. Ist der Gott, der mir Vergeltung beschafter und die verschiedenen Volke unter mein Herrschaft zwang. 49. Befreit mich von meinen Feinden und erhot mich über mein Gegner, indem mich vorgewaltigen Menschen rettet. 50. Darum will ich dich, Herr, unter den Nationen preisen und Loblieder zu Ehren deines Namens singen. 51. Schenkt seinem König groß Siege und erweist seinem Gesalbten, David und seinen Nachkommen, Uige Truie.